An der wilden Haltestelle unter dem Fahrplan sammle ich Herzschläge, küsse Worte von deinen Eiscremelippen, betrete deine bunte Pupille, male Träume auf der Netzhaut, dringe durch den Sehnerv ins Geschmackszentrum. Meine Zunge leckt die Erdnussbutter aus deinen Erinnerungen. Ich trinke das Hirnwasser. Es verdunstet als hübscher Nebel. Auf der Kirchturmspitze hängen die Gedanken. Jeder kann unsere Sehnsucht sehen. Auf dem Fahrplan an der wilden Haltestelle.